Vor diesem Hintergrund sind einige PISA-Ergebnisse von 2006 aufschlussreich. Im Schaubild 3.2 wird exemplarisch die mathematische Kompetenz der Schüler in den einzelnen Bundesländern dargestellt. Analoge Aufstellungen gibt es zur Lesekompetenz und zur naturwissenschaftlichen Kompetenz. Die Ergebnisse sind 6 Kompetenzstufen zugeordnet. Bei der niedrigsten, der Kompetenzstufe 1, können die Schüler Routineverfahren in unmittelbar zugänglichen Situationen anwenden, aber beispielsweise nicht elementare Algorithmen, Formeln, Verfahren und Regeln anwenden. Das wäre bereits Kompetenzstufe 2. In der höchsten Kompetenzstufe 6 können die Schüler Informationen, die sie aus der Modellierung komplexer Problemsituationen erhalten, konzeptualisieren, verallgemeinern und auf neue Situationen anwenden. Bei Jugendlichen der Kompetenzstufe 1 und darunter ist zu erwarten, dass sie aufgrund ihrer geringen mathematischen Kompetenzen im weiteren Ausbildungs- und Berufsleben wahrscheinlich erhebliche Probleme haben. Da die Arbeitsplätze der niedrig Qualifizierten in Länder mit deutlich niedrigeren Lohnkosten verlagert werden, sagt die OECD, bei einem höheren Anteil niedrig Qualifizierter steigende Soziallasten und mehr Ungleichheit voraus. Es ist also höchst beunruhigend, dass 20% der Jugendlichen in Deutschland unter Kompetenzstufe 2 liegen und 7% nicht einmal Kompetenzstufe 1 erreichen. Das ist nur minimal besser als der OECD-Durchschnitt von 21%, liegt aber weit unter dem Niveau der PISA-Spitzenländer. Lediglich 4,5% der Jugendlichen erreichen die Kompetenzstufe 6. Das ist zwar etwas besser als der OECD-Durchschnitt von 3,3%, aber weit von den PISA-Spitzenländern entfernt. Die Ergebnisprofile der deutschen Bundesländer weichen stark voneinander ab. Den höchsten Anteil an Spitzenleistungen hat Baden-Württemberg mit 5,8%, den höchsten Anteil an Kompetenzstufe 1 und darunter hat Bremen mit 29%. Es fällt auf, dass die Länder, die den niedrigsten Anteil bei den schlechten Leistungen zu verzeichnen haben, auch erfolgreicher sind bei den Spitzenleistungen. So haben die 5 besten Länder einen durchschnittlichen Anteil von 16% bei den schlechten Leistungen und im Spitzenbereich einen von 4,6%. Bei den 5 schlechtesten Ländern sind es dagegen 26 bzw. 3,7%. Es fällt ferner auf, dass die Unterschiede offenbar nichts mit unterschiedlichen Schulsystemen zu tun haben. Bayern, das seit jeher einen hohen Hauptschul- und einen niedrigen Abiturientenanteil stellt, scheint sowohl die Leistungsschwächeren als auch die Spitze weitaus besser zu fördern als die 3 Schlusslichter Berlin, Hamburg und Bremen, die traditionell einen niedrigen Hauptschul- und einen hohen Abiturientenanteil haben. Die besten deutschen Länder spielen in der internationalen Spitzenliga mit und sind auf dem Niveau von Japan, Neuseeland und Dänemark, erreichen allerdings nicht die Spitzenwerte von Finnland und Korea. Das schlechteste deutsche Land Bremen befindet sich auf dem Niveau von Spanien und den USA. Als Berliner Finanzsenator habe ich mich mit den PISA-Ergebnissen intensiv beschäftigt. Berlin hatte nämlich bei den Tests von 2003 und 2006 katastrophal abgeschnitten, woraufhin unverzüglich massive politische Forderungen nach mehr Geld für die Bildung und mehr Lehrkräften für die Schulen erhoben wurden. Nach Auswertung der Statistiken der Kultusministerkonferenz konnte ich belegen, dass in Berlin auf jeden Lehrer wesentlich weniger Schüler entfallen als in den deutschen PISA-Spitzenländern. Mit diesen Ergebnissen zog ich in den politischen Kampf. Obwohl das Verhältnis von Schülern zu Lehrern in Berlin um 15% günstiger war als im Bundesdurchschnitt, erzielte Berlin neben Bremen die schlechtesten PISA-Ergebnisse. In zahlreichen öffentlichen Auftritten zu diesem Thema legte ich eine Aufstellung der Ergebnisse, Tabelle 3.6, als PowerPoint-Folie auf und behauptete, hier sei der klare Beweis erbracht, dass Schulleistungen umso schlechter würden, je mehr Lehrer man auf die Schüler loslasse. Das war natürlich Unsinn, aber es bescherte dem Thema die nötige Aufmerksamkeit und war Teil meiner am Ende erfolgreichen Abwehr aller Versuche, den Berliner Ausstattungsvorsprung bei den Lehrerstellen noch weiter zu vergrößern. Darüber hinaus konnte ich belegen, dass Berlin auch bei den Ausgaben pro Schüler bundesweit mit an der Spitze stand. Das bewies, dass nicht Unterschiede bei den materiellen Inputs ins Bildungssystem für die Unterschiede zwischen den deutschen Bundesländern verantwortlich waren. Die Ergebnisrangfolge der PISA-Vergleiche für die deutschen Bundesländer wird auch bestätigt durch die im Juni 2010 erschienene Untersuchung »Sprachliche Kompetenzen im Ländervergleich«. In der, hier als Beispiel herausgegriffenen, Lesekompetenz belegen die drei Stadtstaaten in der mittleren Kompetenz den letzten Platz. Wichtiger noch aber ist die Verteilung der Leistung auf die Kompetenzklassen. Am obersten Ende der Leistungsskala erbringen Neuntklässler aus Bayern und Berlin identische Leseleistungen. Am unteren Ende aber sind die schlechten Schüler aus Berlin noch viel schlechter als die schlechten Schüler aus Bayern. Dieses besondere Auseinanderklaffen beobachtet man übrigens auch, wenn man nur die Schüler deutscher Herkunft betrachtet. Von den Schülern in Berlin, die nicht aufs Gymnasium gehen, blieben beim Lesen 62% auf den beiden unteren Kompetenzstufen hängen. Beim englischen Leseverstehen waren es 86%.